Ich hab kein dicken Mercedes und auch kein Aktiendepot. Keine Villa mit Garten und auch kein Segelboot. Ich bade auch nicht in Champagner, bin nun mal kein Millionär. Ich brauch keinen Steuerberater, mein Konto ist eh meistens leer. Doch ich hab hast mich nur ein bisschen erzogen, bringst mir zur Sportschau ein Bier. Und du siehst auch noch heute teuflisch gut aus, du hast ne Wahnsinnsfigur. Wenn's sein muss, geigst du mir die Meinung, bringst mich zurück in die Spur. Und ich hab mit